In dieser Welt werd ich oft nicht verstanden, so fühle ich mich oft einsam und leer. Doch wenn ich daran denke, was der Herr für mich getan, dann darf ich froh von ganzem Herzen wieder singen. Ich hab ja Jesus in meinem Herzen. Er kennt mich ganz genau und weiß, was ich brauch. Er lässt mich nie im Stich, wenn noch Stürme toben. Er nimmt mich bei der Hand und sagt, ich bin bei dir. Auf meinem Wege kann ich vieles nicht verstehen, so frage ich, warum, o Herr? Doch darf ich kindlich mein Vertrauen auf ihn werfen, denn er weiß Rat und schenkt aufs Neue mir feste Zuversicht. Ich hab ja Jesus in meinem Herzen. Er kennt mich ganz genau und weiß, was ich brauch. Er lässt mich nie im Stich, wenn noch Stürme toben. Er nimmt mich bei der Hand und sagt, ich bin bei dir. Wenn dir im Leben mal die Sonne nicht mehr scheint und du verzagt und traurig bist, dann lenk den Blick hinauf zum Vater, der dich täglich liebt, und du wirst sehen, wie hell die Sonne wieder scheinen kann. Vertrau doch Jesus in deinem Leben. Er kennt dich ganz genau und weiß, was du brauchst. Er lässt dich nie im Stich, wenn noch Stürme toben. Er nimmt dich bei der Hand und sagt, ich bin bei dir.